begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jedischer in seine Stadt. Da machte sich auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das südliche Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Haus und Geschlechter David war, auf das er sich schätzen ließ mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da